Kapitel 1356. Hallo! Wie geht es Ihnen so? Wie kommen Sie denn hierher? Ja, die haben mich mitgenommen. Ach, Sie auch. Ja, es ist irgendwie komisch, ne? Ich meine, jetzt steigt das Blut so langsam in den Kopf. Ich denke auch bald, dass mir der Schädel platzt, wenn das so weitergeht. Ach so, wir sind ja falsch rum. Ach, das haben Sie noch gar nicht mehr. Ja, ich habe auch eine Zeit gebraucht. Ich weiß nicht, die haben mich gehauen. Ja, gehauen haben sie mich. Ja, mich auch. Das ist komisch, ne? Und wie geht's Ihnen so jetzt? Ich fühle mich irgendwie geschlagen. Ja. Wollen Sie eine Zigarette? Ja. Gut, hier, warte, ich habe vorher noch. Vielen Dank. Ja, ich rauche auch noch eine, ne? Ist ja auch ein komisches Gefühl hier oben, ne? Ja. Also, ja, was wollen die eigentlich? Haben sie das mitgekriegt, was die wollen? Ich denke mal, die wollen uns in diesem Korb an diesem Lastentier nach Hause bringen, um uns dort zu essen. Ach so. Och Mensch, ich dachte, wäre schlimmer. Ne? Das geht ja noch. Ist auch noch zu ertragen, ne? Die dienen quasi als Speise. Ich meine, ich bin ja auch völlig ohne Erwartung hier in den Urlaub gefahren, ne? Völlig ohne Erwartung. Ich dachte, das ist, da passiert gar nichts, ne? Aber jetzt, ey, so eine Spannung. Ich meine, das ist richtig gut, finde ich. Also. Ja, ich finde das speziell auch sehr interessant, so diese kreidezeitlichen Rebellen mal bei der Arbeit zu beobachten, das hat schon was Spannendes. So. Tja, das macht Spaß irgendwie, ne? Ah, jetzt so langsam wird es auch unangenehm. Das Dumme ist bloß, sie haben mit ihrer Holzkohle meine Kamera zerstört und jetzt kann ich sie gar nicht schade, stören. Ne? Ich hatte extra keine mitgenommen, damit die nicht kaputt geht. Ja. Also hat man auch keine Fotos, aber das ist ja egal, ne? Man hat ja immer noch ein gutes Gedächtnis, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, weil die haben mich ja geschlagen. Ja, wenigstens nehmen sie uns mit, dann müssen wir nicht laufen. Ja, das ist gut, ne? Ich rauche noch eine. Wollen wir auch noch eine? Ich bin noch gar nicht fertig. Oh, sie sind noch gar nicht fertig. Ich rauche noch eine. Es tut aber auch gut, dass man rauchen kann in der Situation, ne? Ja. Ja. Und wissen Sie eigentlich, wie weit das noch ist? Woher sollte ich das wissen? Ich weiß auch nicht. Aber haben Sie einen Reiseführer vielleicht oder so? Nein. Dann frage ich mal den Chauffeur. Sieh da vorne, wie sieht denn das aus? Oh! Hör mal, hallo, hör! Nee, ich nix. Also hier, ich spreche anders. Ich glaube, der will nicht sagen, was jetzt ist. Das ist nicht gut. Aber ich sehe gerade, Sie sind fertig mit Rauchen. Wollen Sie noch eine haben? Vielleicht. Nein. Sie wollen nicht? Nein. Sie wollen nicht? Nein. Das ist doch komisch. Warum nicht? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich will jetzt schlecht sein. Ja. Kann nur einen Moment aushalten. Nee, jetzt seien Sie mal vorsichtig. Das ist mein Fuß. Das ist mein Fuß, nicht Ihrer. Nein, das ist mein Fuß. Das ist meiner, das weiß ich ganz genau. Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, wieso nicht? Das ist hundertprozentig mein Fuß. Und warum wächst der dann bei mir raus? Weiß ich auch nicht, aber es ist meiner. Ach nee, der wächst ja. Und mein Ohr ist das auch. Ja, dann nehmen Sie es doch beiseite. Ja. Und Ihren beschissenen Fuß hier auch gleich. Das geht nicht, ich sitz fest. Haben Sie sich im Kopf gehackt? Ja, scheiße. Jetzt muss ich auch hier. Erstmal rauche ich noch eines. Pass ja auf, dass sie den Korb nicht anbrennen. Fallen wir raus. Das ist ja scheiße dann. Und so Mammut ist das ganz schön weit bis nach unten. Ja. Aber ich habe mir den Urlaub in Bayern auch anders vorgestellt.